der Schlag in die Schnauze. Da hältst du ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Folge und wir sehen uns. Zerstört wurde durch diese Mechanismen der Angst. Komplett zerstört wurde. mega Druckleitung. Digga, du Kleidung.